3. So, Seife und Shampoo. Aber wo ist denn nur mein Handtuch? Das gibt es doch nicht. Jetzt kann ich gar nicht duschen. Oh Mann, wie blöd. Naja, dann muss ich das wohl zu Hause machen.